Wir brachten den ersten Teil des Kriminalhörspiels Freibrief für Mord nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Elaine Morgan. Die Personen und ihre Darsteller waren Paul Ricardo, Vertreter der Anklage, Hans Quest, James Murdoch, Verteidiger, Hans Cossi, Richter, Robert Klupp, Bradwell Foster, der Angeklagte, Jürgen Goslar, N, seine Frau, Monika Faber, Susan, beider Tochter, Monika Schwarz, Ernest Govan, Börsenmakler, Wolf Agfa, Edwin Baker, Vertreter einer Baufirma, Rüdiger Bahr, Leutnant O'Brien, Christian Wolf, Joseph Radewski, Student, Jürgen Jung, Schriftführer Alexander Malachowski, Ton und Technik Günther Hildebrand und Ingola Müller-Trenk, Funkbearbeitung und Regie Edmund Steinberger.